Das Mäken von Brackel. Et gien mal ein Mäken von Brackel na de Sünd an den Kapellen unter der Hinneburg. Und weil et gien en Mann heven wolle und ook meinte, et wäre süß, neim es in der Kapellen, so sank et. O Hilge Sünder Anne, help mi doch bei Tom Manne, du kennst ihn ja wohl, hi wohnt warm Sudmadore, het gele Hore, du kennst ihn ja wohl. Der Küster stand aber söhner der Altare und höre dat. Da reb hi mit einer ganz schrögerigen Stimme, du kriegst nick, du kriegst nick. Dat Mäken aber meinte dat Marienkinneken, dat biede Mutter Annes deit, hede tat Europen. Da war et Beuse und Reib. Papa la pep, dumme Blä, halt die Schnuten und latte Möme küchen.